Was war denn genau in der Psychiatrie passiert? Sie sagten eben, man hätte Ihnen den Arm umgedreht. Der Pfleger, der gewalttätig wurde, hat mich, als ich im Speiseraum saß und gegessen habe, hat er gesagt, wie noch am Essen, sag ich, ja, wieder am Essen, weil ich ja wieder eine Spätmahlzeit essen musste. Und das, da war Liebenfilm im Fernsehen, da war eine Frau bedeckt bis über die Schulter und ein Mann mit nacktem Oberkörper. Wieso, was schaust du dir an? Sagst du, es ist doch nur, es war ein Rosamunde-Pilcher-Film, ein Romantikfilm. Und er hat wohl was anderes gedacht. Ich nehme an, er ist sexuell gestört gewesen. Und er hat gesagt, da bin ich zusammengebrochen. Da sagt er, solche Mädchen machen wir nicht. Und er hat mich auf die Brust getreten, in den Magen getreten und in den Unterleib getreten. Und seitdem habe ich da Schmerzen. Und ich kann nur unter starkem Schmerz mit sich stehen. Sonst würde ich das gar nicht aushalten. Ja, jetzt möchte ich wissen, warum hatte man Ihnen den Arm umgedreht oder sowas in der Art? Warum, das weiß ich nicht. Die haben sich wohl gegenseitig beeinflusst. Der gewalttätige Pfleger und die Pflegerin haben sich wohl gegenseitig beeinflusst, dass die Pflegerin mir den Arm umgedreht hat und der Pfleger mich ins Bett buxiert hat. Und da hat er mir dann gewaltsam den Hals zugedreht und gesagt, jetzt schluckst du die Medikamente. Und er hat mir die Medikamente eingeflößt und da hatte ich so runter und da weiß ich, was dann geschah, weiß ich nicht mehr, ob ich eingeschlafen war oder was, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, das ist in der P3 passiert, in der Psychiatrie. Wohnstift Miosotis, Wohnbereich 5, Michaela Thiesen. Herr Pummer nochmal, ich hatte eben gerade angerufen. Die Frau Konter zu sprechen. Frau Konter? Ja. Sie sollte eigentlich wohl für eine Woche nach Hause. Ach so, dann müsste ich Sie mit der 6 verbinden. Kleinen Moment, ja, bitte. Ja, genau. Warten Sie. Warten Sie. Please hold the line. Bitte warten Sie. Please hold the line. Metke? Aus Bielefeld. Hallo. Ist denn eine Frau Konter zu sprechen? Ja, einen kleinen Moment bitte. Mal gucken, wo sie ist, aber sie wird wahrscheinlich beim Herrn Kaiser sein. Hallo. Frau Konter ist in ihrem Zimmer? Oh. Mann, heute laufe ich auch immer falsch bei den beiden. So, dann gucke ich mal, wo sie ist. Ah, da ist sie. Ich reiche sie gerade weiter. Ja. Für Sie ein Gespräch. Dorothea Konter. Herr Pohlmann aus Bielefeld. Guten Tag, Herr Pohlmann. Ja. Ich habe Ihren Brief erhalten. Ja. Und die Frau Greta hat auch telefonisch mit mir gesprochen. Und sie hat gesagt, sie wird mir auch einen Brief schicken und ich sollte mich in meinem Zimmer aufhalten, bis der Brief da war. Aber das hat sich nicht so ergeben. Und scheinbar ist der Brief von der Frau Greta noch nicht da, dass der morgen kommt. Aha. Und ja, es ist so, dass die Frau Greta gemeint hat, der Herr Dr. Kaiser hätte mich hintergangen. Aber ich glaube, das ist ein Fehleindruck, weil der Herr Dr. Kaiser sicherlich meint, dass ich einen Herrn Schmidt mehr liebe als den Herrn Eckhard Heinrich Kaiser. Und das ist nicht so. Das ist ein ganz anderes Thema. Ich möchte heute wissen, was mit Ihnen passiert ist. Hat man Sie gezwungen, irgendwelche Chemikalien einzunehmen? Ich hab bekommen, und zwar Diazepam habe ich wieder bekommen. Gezwungenermaßen? Man hat es mir einfach verabreicht. Ich habe es genommen, weil man es mir verabreicht hat. Ich sehe nicht ein, dass ich es nehmen soll. Das, was ich brauchen kann, ist das Apronal 5. Und zwar ist das gegen Schmerzen am ganzen Körper. Das ist etwas, das ist ein Antidepressivum, aber das ist etwas, was auch Schmerzen am ganzen Körper bewältigen kann. Und das brauche ich, weil ich es aus eigener Erkenntnis mir zuschreiben würde, weil mir Gewalt angetan wurde von einem Pfleger. Wann? Und ich bin auch gestürzt. Wann? Heute Morgen, als die Gewalt angetan wurde von einem Pfleger. Das wurde mir in dem Loretta-Hof, in dem Seniorenheim, in der Seniorenresidenz, unten in der Demenzabteilung, da hat mich ein Pfleger geopfert, dass ich auf den operierten Rücken aufgeschlagen bin. Und er hat mich gehört, dass ich fast tot war. Und das war das erste Mal. Und der erste Unfall, der passiert war, das war bei Dr. Langenkamp. Da bin ich auf dem Glatteis ausgerutscht. Das war der erste Unfall. Also ich bin voll invalide praktisch. Und man hat in dem geistig-körperbehindertenheim hier meine geistige Behinderung praktisch geistig behindert eingestuft und meine Körperbehinderung nicht berücksichtigt. Und die zweite Gewaltattacke ist mir passiert bei einem Pfleger in dem, jetzt in der P3 Psychiatrie, in dem, wie gesagt, wo ich in der Psychiatrie war, da war ich zusammengebrochen, da sagt er, die Mädchen machen wir nicht. Er tritt mich auf den Brust, auf die Brust, auf den Magen und auf den Unterleib. Und ich hatte immense Schmerzen und er hat mich gewürgt und du nimmst die Medikamente jetzt. Und er hat mir die Medikamente eingeflößt und hat mich gewürgt. Und das war das Zweite. Und das Dritte war, als ich gestürzt war, jetzt gestern, glaube ich, bin ich gestürzt, ja. In die Dusche, da bin ich mit dem Kopf aufgeschlagen und mit dem Kreuz aufgeschlagen. Und er hat mich gefragt, wo hast du Schmerzen aus dem Kopf? Oh ja, das ist nicht schlimm. Er hebt mich auf und man tut es einfach so ab. Einfach so ab. Und Diagonal 5, die würde ich nehmen, weil man da sagt, es ist zwar so gesehen ein Antidepressivum, aber es tut Schmerzen beseitigen am ganzen Körper. Deshalb würde ich mir die selber zuordnen. Warum können Sie jetzt nicht so normal sprechen wie sonst? Ich denke, das liegt an Diazepam. Mhm. Hat man Sie irgendwie gezwungen, das zu nehmen? Oder irgendwelche Konsequenzen angedroht? Nein, man hat mir keine Konsequenzen angedroht. Ich habe es einfach nur genommen, weil ich Angst habe, dass man mir wieder Konsequenzen androhen wird. Sie haben Angst davor, dass man Ihnen was antut? Dass man mich wieder in die Psychiatrie einweist und damit, dass meine Betreuerin, die Marion Hilgers, sie verlangt wieder Geld von mir und sie verfügt über mein Kapital und hat schon so viel verkassiert von mir und sie verfügt immer noch über mich und sie verfügt aber auch über einen Herrn Kohl, den ehemaligen Bundeskanzler Kohl, der Sohn über den, für den gibt sie sich als Frau aus und sie verlangt weiter noch Geld von mir und verfügt praktisch über meine Finanzen und ist gewalttätig und hintergeht die Leute. Und ich möchte staatsanwaltschaftliche Anklage erheben gegen meine Betreuerin Marion Hilgers. Was war mit Kanzler Kohl gewesen? Wie war der Zusammenhang? Der Zusammenhang, sie gibt sich aus als seine Ehefrau. Aha. Und da angeht, das ist der Sohn von dem ehemaligen Bundeskanzler Kohl. Also Ehefrau vom Sohn vom Kohl? So ergibt sie sich aus, ja. Mhm. Es ist aber meine Betreuerin Marion Hilgers. Mhm. Und sie kassiert von mir 44 Euro die Stunde. Und sie hat schon mich ein Vermögen gekostet. Und fährt so auf den Urlaub, wie sie kann, auf meine Kosten. Und das ist nicht richtig, was sie tut. Waren Sie zwischenzeitlich zu Hause gewesen? Zu Hause war ich. Ich war zu Hause einmal. Da hatte ich einen Abstecher nach Hause gemacht nachts. Da war ich so gut dran. Da habe ich gedacht, was sollst du jetzt im Bett dich rumwälzen? Du fährst einfach nach Trier und machst einen Abstecher in die Saarburger Tenne. Da habe ich damit gerechnet, dass sie zu war. Und da war sie auch zu die Saarburger Tenne, das ist Saarburg, das ist Rheinland-Pfalz. Sie hatten davon schon erzählt. Ich möchte wissen, ob Sie zu Hause waren, weil sie davon erzählten, sie sollten probeweise zu Hause wohnen. Nein, da war ich noch nicht zu Hause. Warum hat man sie nicht nach Hause gelassen? Das weiß ich nicht. Aber man hat ihnen das doch angeboten. Weil ich in der Psychiatrie war. Allerdings muss ich sagen, in der Psychiatrie hat man etwas angewandt. Entweder stehe ich unter starke Schmerzmittel oder es gibt wirklich ein Mittel, was der Chefarzt Dr. Kaiser mit der Pharmazie entwickelt hat, was einen Prozess entwickelt bei den Menschen, was eine gute Besserung erreicht, was auch einen Menschen formen kann zum Besseren. Zum Beispiel den Pfleger, der mich misshandelt hat und Gewalt angetan hat, ist ganz anders geworden. Und da dieses Mittel, das ist so ein Wundermittel. Und ich habe den Chefarzt Dr. Kaiser praktisch zum Professor ernannt, weil ich sagte Professor zu ihm, er sagte, das ist zu viel geschmeichelt, das bin ich noch nicht. Aber ja, für mich war es, weil er so ein Mittel entwickelt hat mit der Pharmazie, was praktisch Wunder bewirkt. Und das, es kann nur sein, dass ich unter starkem Schmerzmittel stehe, sonst wäre ich wirklich voll invalide. Haben Sie denn irgendwo Schmerzen? Ja, ja. Ja, wo? Im Rücken und im Kopf. Wegen des Sturzes? Wegen des Sturzes jetzt, kürzlich wegen des Sturzes und auch wegen der Gewalttaten. Die Gewalttaten aus dem Loretta-Haus? Aus dem Loretta-Haus und in der Psychiatrie P3, wo der Pfleger und eine Pflegerin mir den Arm umgedreht hat und der Pfleger mich getreten hat und so Gewalt angetan hat. Und ich habe gedacht, wenn der so einer in der Forensik arbeitet und jemandem die Zähne einsteckt, der Implantate hat, der ist lebensgefährlich verletzt. Was war denn genau in der Psychiatrie passiert? Sie sagten eben, man hätte Ihnen den Arm umgedreht? Der Pfleger, der gewalttätig wurde, hat mich, als ich im Speiseraum saß und gegessen habe, hat er irgendwie noch am Essen, sag ich, ja, wieder am Essen, weil ich ja wieder eine Spätmahlzeit essen musste. Und da war Liebenfilm im Fernsehen, da war eine Frau bedeckt bis über die Schulter und ein Mann mit nacktem Oberkörper. Wieso was schaust du dir an? Sagst du, es war ein Rosamunde-Pilcher-Film, ein Romantikfilm. Und er hat wohl was anderes gedacht. Ich nehme an, er ist sexuell gestört gewesen. Und er hat gesagt, da bin ich zusammengebrochen. Da sagt er, solche Mädchen machen wir nicht. Und er hat mich auf die Brust getreten, in den Magen getreten und in den Unterleib getreten. Und seitdem habe ich da Schmerzen. Und ich kann nur unter starkem Schmerzmittel stehen. Sonst würde ich das gar nicht aushalten. Wissen Sie, wie der Mann heißt, der das getan hat? Ich habe ihn kennengelernt unter dem Namen Helmut Leitner. Ein Krankenpfleger? Ein Krankenpfleger, ja. Ob es sein richtiger Name ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wurde er Helmut genannt. Hat er das bei anderen auch gemacht? Helmuts da. Hat er das bei anderen auch gemacht? Haben Sie was gesehen? Nein, gesehen habe ich nichts. Gesehen habe ich das nicht. Aber er ist ein ganz grober. Und die Schwester, die ihm geholfen hat, mir den Arm umdrehen, das ist auch so eine, die ganz link ist. Also die muss schon links sein. Sonst, sie saß näher am PC und hat Musik gehört und hat, als sie mich sah, sagte sie, gehen Sie in Ihr Zimmer. Und mit den anderen hat sie freundlich gesprochen. Und irgendwie ist das auch eine Schwester, die aus dem Verkehr gezogen werden muss. Und es gibt noch eine Schwester, die in dem Altbau tätig war, hier im Haus Miesutis im Altbau tätig war, die einer Mitpatientin, Mitbewohnerin ganz Übles angerichtet hat. Und zwar hat sie so Angst gehabt vor der und die war ganz verstört gewesen. Das war die Agathe Robert, hieß die. Jetzt möchte ich wissen, warum hatte man Ihnen den Arm umgedreht oder sowas in der Art? Warum, das weiß ich nicht. Die haben sich gegenseitig beeinflusst, der gewalttätige Pfleger und die Pflegerin haben sich wohl gegenseitig beeinflusst, dass die Pflegerin mir den Arm umgedreht hat und der Pfleger mich ins Bett boxiert hat. Und da hat er mir dann gewaltsam den Hals zugedreht und gesagt, jetzt schluckst du die Medikamente. Und er hat mir die Medikamente eingeflößt. Und da hatte ich so runter und da weiß ich nicht mehr, ob ich eingeschlafen war oder was, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, das ist in der P3 passiert, in der Psychiatrie. Und ich bin jetzt mit der Frau Dr. Thiele verblieben, dass wir unseren 30. sehen wieder im Krankenhaus, dass ich in Behandlung bleibe bei dem Chefarzt Dr. Kaiser. Und der Dr. Kaiser, der meint, meine Rechtsanwaltin meint, der Chefarzt Dr. Kaiser hätte mich hintergangen, ist, weil er wohl meint, dass ich einen anderen Mann mehr liebe als den Eckhard Heinrich Kaiser. Aber das ist nur man kann sagen, eine Mutter-Sohn-Beziehung. Das ist der Helmut Schmidt, ist das. Andere Frage. Möchten Sie, dass ich das so, was Sie hier gesagt haben, dass ich das so weiterreiche? Zwecks Strafanzeige. Ja, zwecks Strafanzeige möchte ich das wieder weiterreichen. Ich habe das so aufgenommen und ich kann das auch so weiterreichen. Ja, können Sie ohne weiteres. Darf es auch veröffentlicht werden? Darf veröffentlicht werden, ja. Frau Grete hat einen Fax gesendet an das Gericht. Ja. Und zwar hat sie geschrieben, wörtlich, dass man sie mit Psychopharmaka dort umbringen würde. So ähnlich hat sie es formuliert. Ja, und sie wird sich noch weiter in dieser Sache dann bemühen, ja? Ja, ja. Das ist das letzte Fax, was ich gesehen habe. Weil kann ich nicht sagen. Ja, das ist aber so gemeint, dass es so sein könnte. Also, ja. Ach ja, noch was anderes. Sie sagten eben, Sie hätten einen Brief von mir bekommen. Ich habe... Ist das der alte Brief vor Wochen oder Monaten? Ja, das ist der alte Brief vor Wochen oder Monaten. Den hatte ich ja vor mehreren Monaten mal zu Ihnen gesendet. Ja, das ist der. Aber den hätte man Ihnen doch sofort geben müssen, nicht wahr? Den habe ich jetzt erst erhalten. Ja, wann etwa? Heute. Heute erst? Heute, ja. Ein bisschen spät, ne? Ja, natürlich. Ja, gut, dann weiß ich Bescheid. Ich werde mich darum nochmal bemühen und ich werde dann erneut mich mit diesen Heimpflegern und der Heimleitung da auseinandersetzen. Ja, das wäre richtig. Gut, bis dahin, auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Herr Pohlmann, vielen Dank. In dem nun folgenden Telefonat, das vor einigen Monaten stattfand, ist zu hören, wie Frau Konter ohne die Einnahme von Giftstoffen einen deutlich gesünderen Eindruck gemacht hatte. Nun, das könnte schon sein, aber das ist ja so. Ich weiß gar nicht, ich kann mir das Heim nicht leisten. Mhm. Ich kann mir erstens das Heim nicht leisten und zweitens möchte ich es auch nicht, weil ich nämlich zu Hause selbstständig leben kann. Ja. Beziehungsweise mir zu Hause auch das gönnen kann, was ich vielleicht hier im Heim eventuell, was heißt Essen und alles und so, dass ich muss ein teures Zimmer bezahlen und alles und das ist nicht in Ordnung. Und ich bin bei Schwerstbehinderten untergebracht und das ist auch nicht in Ordnung. Ich gehöre nicht in ein Heim, sondern in mein Zuhause. Ja. Gibt es denn irgendein Urteil dafür, dass Sie dort sind, wo Sie jetzt sind? Ein Betreuer oder sowas? Es gibt einen Betreuer, ja, eine Betreuerin. Aber die halte ich für inkompetent. Haben Sie von der die Telefonnummer? Nein, die habe ich jetzt nicht hier. Mhm. Und die hat Sie dort hineingebracht? Ja. Also es ist wirklich so, dass ich wirklich nach Hause gehe, in meine Wohnung und mein Leben leben darf. Und nicht von irgendwelchen Herren oder wie gesagt, ja gut. Man über mich verfügt hat, dass ich im Heim jetzt gelandet bin. Ich bin schon seit 25. August letzten Jahres nicht mehr zu Hause gewesen. Und das hat meine sogenannte Rechtsvertreterin nämlich veranlasst und das war nicht in Ordnung. Ich bin, und als ich sagte, dann lasst mich doch nach Hause, ich kann doch nach Hause und so, nein, das geht nicht und so. Warum meinte man denn, dass das nicht geht? Das hat man mir nicht gesagt. Man sagt einfach, das geht nicht. Meine Rechtsvertreterin sagte einfach, ich sagte, selbst Sachen holen, vorübergehend Sachen holen, Kleidung holen, habe ich gesagt, dann kann ich ja mit nach Hause gehen, dann kann ich mir eventuell für ein paar Tage noch ein paar Sachen holen, für ein paar Tage, habe ich gedacht. Aber jetzt geht das schon seit 25. August, voriges Jahr, wo ich eingesperrt bin, immer in Psychiatrien und Heimen und so, und das ist nicht in Ordnung. Mhm. Und dann sehe ich dann, wie ein Polizeiauto oder ein Krankenauto, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, es war ein Krankenauto. Und auch Polizei drin. Und da sagte eine Dame, die ausstieg, gehen Sie spazieren. Da sagte ich, nein, ich bin zu Hause weg, weil mein Lebensgefährte, mein Mann, mich will in die Psychiatrie einweisen. Und so, ah nein, stimmt, das habe ich gesagt, aber ich habe es erst gesagt, glaube ich, als ich sie sah, bin ich weggelaufen, da sind sie mir nach. Und als sie mich festhielten, mich einnahmen und festhielten, sagte ich das, der will mich in die Psychiatrie einweisen. Und so, ich war nicht mal so aufgeregt, ich habe gedacht, ich habe noch registriert, ja, das sind die holen dich gern mit, wenn die jetzt aufgeregt ist, ich war gelassen, habe ruhig erzählt, ja gut, und wie das dann so ist, die drehen das dann so, wie sie es brauchen. Wir halten es für richtiger, wenn sie mitkommen und kommen sie freiwillig mit oder sollen wir Gewalt anlegen oder sollen wir sie irgendwie, dann müssen wir Gewalt anlegen. Da sagte ich, ich komme nicht freiwillig mit, das sehe ich nicht ein, ich muss nicht weg, ich gehe gleich wieder nach Hause. Und dann hat man mir Handschellen auf meine Hände auf den Rücken und Handschellen angelegt und ins Auto. Gewaltsam? Ja, man kann sagen, gewaltsam, kann man sagen. Und ja, dann bin ich mit dem Krankenwagen oder was es immer war, ich weiß es nicht, war es ins Polizeikommissariat, nein, ich glaube, es war der Krankenwagen, aber ja, ins Mutterhaus gefahren worden. Und die haben mich dann wieder so lange gehalten und ehrlich gesagt, das, was ich durch die Psychiatrie und die Festhaltungen und Einsperrungen und alles mitgemacht habe, das hat mich wirklich krank gemacht. Wirklich, kann man sagen, psychisch kann man jetzt sagen, seelisch krank gemacht. Einfach, weil ich denke, es ist ein Polizeistaat. Und ich denke auch, dass bei den Gutachten, die geschrieben wurden, und bei der Tatsache, dass mein Rechtsanwalt soll das Mandat niedergelegt haben, wenn Sie mich fragen, ist er gekauft worden? Es kann nur Korruption im Spiel sein. Da war zum Beispiel ein Herr, ich hatte mal einen Herr da in meinem Aufenthalt da kennengelernt, einen sogenannten Herrn Detlef Riedersberger. Und diesen Detlef Riedersberger habe ich gesehen, also der Oberkörper war Detlef Riedersberger, der Kopf war auch Detlef Riedersberger, aber die langen Beine waren der Körper von einem anderen Mann, einem langen, langbeinigen anderen dürren Mann, den ich auch da kennengelernt habe. Ich habe gesagt, Dorothee, nein, du spinnst, geh raus, mach die Augen zu, du hast nichts gesehen. Und ich habe festgestellt, dass man schätzungsweise in dem Mutterhaus Haus K stereotaktische Operationen durchführt. An dieser Stelle folgen noch einige Wiederholungen aus vergangenen Telefonaten mit Personen, die psychiatrisch gefoltert wurden. Das war ja auch noch das Allerschlimmste, wie ich in die Psychiatrie kam. Ich bin hier auf der Straße gewesen, wollte einkaufen gehen, ne, und plötzlich ein Haufen Horden Männer überfällt mich. Ich schreie schon Hilfe, Hilfe, weil ich dachte, ich werde ihnen am Tag überfallen. Dabei war das Zivilpolizei, ne, also nicht mal als Polizei erkenntlich. Und die Betreuerin muss das irgendwie in Angriff genommen haben, die einfach vor meine Nase gesetzt wurde. Die kannte ich ja nicht mal, die Frau, ne, mitten auf der Straße. Wurde ich dann eben überwältigt, in Handschellen gelegt und erst, wo ich dann, also in den Todesangst und Todeskämpfe nenne ich sowas, ne, denke ich, hoffentlich kommt jetzt bald die Polizei und rettet mich, denke ich noch. Und dann sehe ich einen Polizeiwagen herfahren, ne, und dann stopfen die mich in den Polizeiwagen, als ob ich ein Schwerstverbrecher bin, in Handschellen auf dem Rücken, ne. Und ich habe mich ja so gewehrt, bis ich die Handschellen hinten dran gehabt habe, dass ich anscheinend den einen Polizisten verletzt hatte an seinem Fuß. Ne? Und auf dem Revier wurde ich erst einmal in ein Einzelzimmer, Zelle gesperrt. Ne? Auch immer noch in Handschellen. Ich habe Atemnot gehabt, totale Angst. Ich bin noch nie in meinem Leben mit solchen Dingen konfrontiert worden. Und haben die mich in einen Krankenwagen abgeführt, aber so dazwischen habe ich den einen Polizisten, den ich ja dann verletzt habe anscheinend, ne, weil ich mich ja widersetzt habe, also wer lässt sich ihn einfach so überwältigen, hat der rumgejammert, ah, ich blute am Fuß und so, ne, und ich dann in Affekt sage ich, ja, das habe ich absichtlich gemacht, wer sind Sie überhaupt, ne, dass ich einen Namen habe, ich habe noch nicht mal einen Namen gehabt, und dann brülle ich da rum noch, wer ist denn überhaupt Ihr Chef, und was soll das hier, ne. Und dann haben die noch so mich das Ganze ins Lächerliche gezogen. Ich war wie so ein gefangenes Tier, ne? Und dann zeigen die da auf irgendjemanden, ne? Also so mich, also lächerlich noch gemacht. Da, das ist unser Chef da hinten, auf irgendjemanden gezeigt, ne? Und das ist auch ein Türke, gell? Also wirklich noch so Nazi-mäßig. Ich dachte, ich krieg die Krise, in was für einem Land bin ich? Und dann 50 Kilometer mit Handschellen im Rücken in die Psychiatrie abgeführt und dann gleich Zwangsmedikation. Ich habe keine Chance gehabt, dem Haus zu weichen. Mir ist nichts begründet worden, gar nichts. Also sie sagt mir gerade, als sie die Nerventabletten ins Meer geworfen hat, da ging es ihr besser. Das möchte ich nochmal von ihr selbst hören, das ist wichtig. Moment. Hallo? Ja. Ja, als ich die Tabletten ins Meer geworfen habe. Was waren das für Tabletten? Wie heißt das Zeug nur? Das war ein weißes Neurolepis. Dipiperon war das. Nochmal laut und deutlich. Was haben Sie damit gemacht? Ins Meer geworfen. Ins Meer? Ja, das war so eine Fähre und ich habe hinten an der Schraube gestanden und mein Mann hat damals auch an die Heilkraft der Psychopharmaka geglaubt. Da habe ich gesagt, du kannst dich entscheiden. Entweder springe ich mit geschluckten Tabletten oder ich schmeiße die Tabletten ins Meer. Ich wäre sofort Hackfleisch gewesen. Mhm. Das war, glaube ich, die Fähre von sonst wo nach Texel. Von Del Helder nach Texel. Ich fand die Neuroleptika so grausam, dass ich es weniger grausam fand, von der Schiffsschraube gehäckselt zu werden. Ich war wirklich so weit, dass ich gesagt habe zu meinem Rechtsanwalt, ich bringe mich jetzt um, jetzt reicht's mir. Ich kann nicht mehr. Und auf einmal, man ist fixiert. Ich habe Angst, entweder ich brenne oder wegen der Allergie, die ich habe, dass ich dieses Mal richtig ersticke. Ich komme mir vor, als würden die hier Waterboarding machen und als wären wir im Dritten Reich und dass die hier wie Euthanasie machen. Ich sag nach Ihnen. Hier geht es rund, hier weinen die Leute. Ich bin so fixiert worden, dass ich noch nicht mal den Notknopf auslösen konnte. Ja, ich kann nicht mehr. Ich bin total fertig. Die haben mich hier schon fixiert, weil ich meine Medikamente nicht nehmen wollte. Und weißt du sicher, was die machen? Die machen hier auf der Station Psychoterror. Die haben... Ach, die sind schrecklich hier. Ich will hier raus. Wenn jeder so eingesperrt gewesen wäre wie ich, der wäre depressiv geworden. Das sind Foltermethoden. Ja klar, ist das Terror. Mir geht's, glauben Sie, gestern war meine beste Freundin da und mein Bekannter, der hat sogar beim Herrn Müller angerufen, hat gesagt, bitte machen Sie was. Ich habe zu denen gesagt, wenn ihr mich länger einsperrt, dann könnt ihr die Beerdigung bezahlen, weil ich halte es nicht mehr aus in diesem Zimmer. Weil sperren Sie sich mal 12 Tage ein. Sie brechen die Tür auf, drehen sich sofort zu mir hin. Ihr sprühen mir direkt in die Augen Pfefferspray. Pfefferspray. 5 cm würde ich sagen. 5 cm. Direkt in die Augen. Also, erst die Wohnung aufgebrochen. Rein. Ich saß direkt im Winkel. Sofort Pfefferspray rein. Ich breche auf den Boden zusammen. Halte mir die Hände. Dann fangen sie an, mich zu schlagen. Mich zu treten. Dann unter Schlägen und Tritten die Treppe hinunter befördert, geschleift. Also ich wurde während der ganzen, bis ich im Polizeiwagen saß, wurde ich die ganze Zeit malträtiert. Mit Schlägen und mit Tritten. Und dann kam diese Prozedur. Dann musste ich mich auf den Boden legen, auf den Bauch, habe ich auch sofort gemacht, wurde an allen, an Händen, Füßen, also ein bisschen wie auf dem Spannbrett, ne? nicht in Handschellen, die Hände zusammen, sondern eine Hand nach rechts, eine Hand nach links, ein Fuß nach rechts, ein Fuß nach links. Ich weiß nicht, wie das gemacht haben, die müssen ja irgendwie Ankerpunkte oder womit die mich gebunden haben. Ich weiß nur, dass sie es gemacht haben. Ne? Dann wurde ich gebunden, lag mit dem Gesicht und dem Bauch auf dem Boden. Als ich gebunden war, ich habe keinerlei Widerstand geleistet, setzen sich alle 4 Beamten mit ihrem vollen Gewicht auf mich drauf. Einer auf den Nacken, auf den Hals. Einer auf die Rückseite des Brustkorbs. Einer in der Bauchgegend und einer auf Gesäß. Für wie lange? 2 bis 3 Minuten. 2 bis 3 Minuten? Ja, mit ihrem vollen Gewicht. Ich konnte die ganze Zeit nicht atmen. Haben Sie versucht zu atmen? Natürlich. Wenn es 1 Minute mehr gewesen wäre? Dann wäre ich gestorben. Da wäre ich eine halbe Minute später, wäre ich tatsächlich tot gewesen. Ich hatte sehr starke Mühe, überhaupt erstmal wieder Luft zu holen. Konnte mich ein bisschen atmen. Ich habe gar nichts mehr gesagt, außer... Weiß nicht, die haben versucht, mich umzubringen. Ich konnte nicht sprechen, konnte nicht sagen, ich muss medizinisch versorgt werden. Der Psychiater musterte mich vielleicht 1 Minute und ging dann wieder raus. 1 weitere Stunde später, ohne medizinische Versorgung, immer noch an Händen und Füßen gefesselt, kam jemand in die Zelle, die Fesseln wurden mir abgenommen. Ich wurde in einen Krankenwagen gebracht und dann von Aarhus nach Münster eine Dreiviertelstunde in dem Krankenwagen, wiederum ohne medizinische Versorgung, in die LWL-Klinik nach Münster gebracht, auf die Station 26-2 mit dem Oberarzt, verantwortlichen Oberarzt Dr. Franz Josef Rössler, heute in Ruhestand seit 2 Jahren. Und dann blieb ich vom Überlegen wir, Samstag, den 29. April 2001 bis zum Dienstag, dem 2. Mai 2001, ununterbrochen in dieser Fixierung. Ich habe mich ganz, ganz schrecklich gefühlt. Ich wusste nicht, warum die das machen. Und zudem war die Fixierung an den Händen so stramm, dass die Hände innerhalb dieser 4,5 Tage, habe ich durchgerechnet, 105 Stunden bin ich genau drauf gekommen, innerhalb dieser 105 Stunden waren die Hände durchgehend so stark, die Handgelenke so stark abgeklemmt durch die Gurte. Ich habe öfter gebeten, bitte, als ich dann nachher ein bisschen sprechen konnte, nach 1-2 Tagen, bitte macht mir die Gurte doch etwas locker. Nein, dann kommst du raus. Waren so stark festgezogen von Anfang an die Gurte, dass die Hände also wirklich sehr, sehr stark anschwollen. Es ist ein absoluter Blutstau in den Händen. Ich kann Ihnen sagen, was das war. Das ist einmal, haben Sie mir Risperdal. Erstmal haben sie mir eine Haldol, das Schlimmste, erstmal Haldol gegeben. Haldol. Haldol, H-I-Y-D-O-L. Haldol heißt das. Haldol. Das ist eines der schlimmsten, angeblich nicht bekannt, da sagen sie angeblich nicht bekannt, die Wirkung, aber die schießen das Gehirn ab. Also sie können geistig nicht mehr funktionieren. Mhm. Sie kriegen Kopfschmerzen, ihre Hoden tun weh, ihre Geschlechtsteile tun weh, Herz, Kopf, alles. Wegen der Platz in der Schädel. Und ich hatte dadurch 40 Tage Schlafstörungen. Ich konnte nicht schlafen. Ja. Ich konnte vorher schlafen. Ich war zwar krank durch diesen Unfall, den ich hatte. Zwar unregelmäßigen Schlaf, also verschiedene Schlafphasen oder Uhrzeiten, aber ich konnte immer schlafen. Und dadurch, was sie mir da angetan haben, die Fixierung, diese Albträume, ja, indem ich da im Todesnähe war, ich war ja in andere Welt wieder zurückgekommen, ja. Die Ohnmacht und alles. Mhm. Und durch die ständige medikamentöse Einnahme da gefangen, obwohl ich nichts getan habe, habe ich 40 Tage und 40 Nächte nicht schlafen können. Risperdal, Haldol und noch mehr? Erst Haldol, dann Risperdal. Dann haben sie mir Seprolin Prolong. Nochmal langsam. Seroquil. Wie Zero, S-E. Seroquil. Ja. Prolong. Ja. Haben sie gegeben, dann haben sie mir Zott gegeben. Ganz starke Schlafmittel. Mhm. Da werden sie richtig süchtig von. Aber richtig süchtig von. Die wollen immer mehr. Mhm. Und wenn sie das absetzen, dann kriegen sie ein Delirium, kriegen sie richtig Entzugserscheinung, aber fangen sie nicht wie. Mhm. Also werden sie sich bewusst unter Drogen gesetzt. Bewusst. Ja. Man hat mich so willenlos gemacht durch diese ganzen Medikamente, dass ich nicht mehr wehren konnte, ja. Gab es denn eine Zeit in Ihrem Leben, die schlimmer war als die Zeit unter diesen Medikamenten? Nein. Das war das Schlimmste? Das war das Schlimmste. Ich war in einem Todes. Ich war erstmal, war ich zwischen Leben und Tod. Versuchter Mord an mein Leben. Durch die Medikamente? Durch die Medikamente. Die wussten genau, dass ich MCS habe. Der Arzt wusste das auch vorher. Mein Hausarzt, der war extra da, hat mich gesehen, wo ich da fixiert war, hat mich nur zugeguckt. Der ist extra ins Krankenhaus gekommen und hat geguckt nachts. Ich habe noch, war ich nur kurz wach, dann habe ich ihn gesehen und bin wieder ohnmächtig geworden. Und jetzt, wo Sie Zott aufgezählt haben, was war noch? Bitte? Gibt es noch mehr außer diesen? Nochmal. Sie hatten eben aufgezählt einige. Und als letztes Zott. Zott, das waren diese. Ich weiß nicht, was Sie mir noch gegeben haben. Tabor haben Sie mir gegeben. Tabor. Ich weiß nicht, was sie mir vorher gegeben haben, wo ich ohnmächtig war, ich weiß nicht, was sie mir gegeben haben. Was man nur Schwerverbrechern gibt. Ja, Schwerverbrecher, Schwerkriminellen, Vergewaltiger, Mörder, Leute, die nicht zu bändigen sind. Das hat man ihnen gegeben? Mir gegeben, mich als friedlichen Menschen, wo ich nie straffällig geworden bin. Nicht, ich habe keinem Menschen wehgetan, weder Körperverletzung noch sonst was. Ich helfe allen Menschen, ich tue keinem was, das ist bekannt, Sie können fragen, mein Leumund. Ist von diesen Schädigungen bis heute noch etwas übrig geblieben? Ja, sicher. Das heißt, diese Chemikalien, diese sogenannten psychiatrischen Medikamente haben Sie bis heute geschädigt? Bis heute habe ich Schaden. Also, vergesse ich als Hirnschäden, habe ich immer noch mehr Herzprobleme, Potenzstörungen, hohen Leisten. Alles aufgrund der Medikamente? Ja, aufgrund dieser Medikamente. Dann Antriebslosigkeit, keine Kraft mehr wie früher. Kann nicht mehr richtig denken, schalten wie früher. Hat sich das ein bisschen gebessert? Es hat sich gebessert, weil ich jetzt alles abgesetzt habe wieder. Ich habe nichts genommen. Die haben mir so auch im Krankenhaus, wo ich in Trier war, haben sie mir das gegeben. Ich habe es ja genommen, weil mein Hausarzt in Trier nicht da war. Da musste ich halt den Verrückten spielen. Ich habe es ja keine Luft gekriegt. Dann haben sie es doch hinter meinem Rücken doch mit dem EVK geklärt, mit meinem Betreuer, ja. Haben sie gesagt, ich hätte keine Medikamente genommen. Ich habe Psychosen, ja. Oder diese paranoide Schizophrenie. Und ich habe das Suspendal abgesetzt, ja. Und ich bin angeblich medikamentenrückfällig geworden. Mhm. Ja, so hat man es hinter meinem Rücken gemacht. Mhm. Und da können Sie sich vorstellen, welche Diagnose ich habe. Die Leute waren sehr nett, die haben mir sehr geholfen. Ich brauchte nur Ruhe. Ich habe einen Stromschlag in Griechenland gehabt. In Griechenland hat man mich auch so brutal behandelt. Mit den Medikamenten, die ich nicht mehr weiß, was sie mir für starke Spritzen gegeben haben. Da haben sie mir auch Tabor zusätzlich zu den starken Beruhigungsmitteln gegeben. Die haben sich gewundert, dass ich nicht falle, dass ich trotzdem vor Beinen stehe. Ja, die haben mir so starke Dinge gegeben. Hatten Sie dabei auch an Selbstmord gedacht? Da habe ich nie an Selbstmord gedacht. Auch nicht? Da nicht, ne. Nur durch das, was sie mir gegeben haben. Da diese drei, Cedric Prolong, Spendal und Zott. Das war so schlimm, dass Sie daran gedacht haben, sich vielleicht umzubringen? Ganz schlimme Gedanken habe ich gehabt, wenn ich aufgestanden bin morgens. Es hat also alles noch schlimmer gemacht, ne? Naja, ich habe in meinem Leben habe ich nie an Selbstmord gedacht. Nie. Mit einer Ausnahme? Nur das. Also an dem Tage? Nur da, wo ich da war, mit diesem Medikamenteneinfluss. Mhm. Ja, ich kenne das, da sind Sie ja nicht der Einzige. Ja, nur das. Die machen das bewusst. Die machen es auch bewusst wegen anderen Sachen. Ich will jetzt nicht so viel am Telefon sagen, sonst meinen sie, ich bin total durchgeknallt. Wissen Sie, wie lange ich brauchte, bis ich diesen Entzug aus dem Körper hatte? Nein. Bestimmt 3-4 Monate, ein halbes Jahr. Mhm. Ich hab radikal abgesetzt, radikal. Ich habe gesagt, entweder ich sterbe, ja, ich will so ein Leben nicht führen in Sklaverei und Tyrannei. Soll ich quälen, lebendig gequält werden. Durch die Psychiatrie? Durch diese Medikamente. Und ich habe gesagt, auch mein Betreuer, falls Sie mal reinholen, ich will nicht mehr leben. Dann bringen Sie mich lieber um. Ich will da nie, lebendig da nicht mehr rein. Ja, verständlich. Gab es denn irgendetwas, was dort Ihnen vorkam wie eine Heilung? Gibt es da sowas? Nein, überhaupt nicht. Nee. Es war, das, was ausgeübt wurde, war nur Druck. Es war einfach nur Druck und Bedrohung. Es gab keinen Moment, wo ich gesagt hätte, würde hier sich jemand sensibel, einfühlsam nähern und versuchen, mich zu verstehen, was dazu geführt hat, dass ich mein Leben weggeben wollte. Es wurde dann schlichtweg von Schizophrenie geredet. Ich rede jetzt von Hartz IV, Erwerbsunfähigkeit. Ich bin nie erwerbstätig geworden. Ich musste mein Studium nach der Klinik abbrechen, weil ich unter diesen Nebenwirkungen von den Medikamenten sehr stark gelitten habe. Ich habe Wahnvorstellungen gehabt. Also ich habe richtigen Wahnvorstellungen gehabt. Ich habe nichts gesehen, nichts gehört, aber ich habe in meinen Gedanken waren komische Gedanken. Es waren komische Gedanken, die dann auftauchten, wo ich gedacht habe, das gehört nicht zu mir. Man kann sagen, diese sogenannte angebliche Heilwirkung hat Ihr Leben ruiniert? Ja. Psychiater haben Ihnen Ihr Leben kaputt gemacht? Ich würde so sehen, dass diese Menschen durch ihr Unwissen und durch ihre Unfähigkeit mein Leben in eine sehr schlechte Qualität gebracht haben, ja. Und man kriegt mich dann nach einer Stunde wieder im Flur im DBZK auf und dann hat mich schon direkt mit Polizei, die bereits schon alarmiert war, die mich dann abführte und in eine Psychiatrie steckte. Exakt so ist es gewesen. Ich habe mich vollkommen korrekt bis dato verhalten und man drohte mir im Krankenhaus am nächsten Morgen, also der Psychologe drohte mir in dem Krankenhaus mit einem Haftrichter und sagte, wir können sie wegsperren. Wir können wurde dann im Haus von zwei Polizeibeamten, von einem Polizeibeamten mit einer Waffe bedroht. Ich wurde aufgefordert, stehen zu bleiben. Mir wurden Handschellen angelegt und ich wurde verhaftet. Ich wurde dann auf die Polizeiwache in Andernach gebracht. Habe versucht, auch mich gegenüber den Polizeibeamten zu artikulieren, aber die ließen nicht mit sich reden, sondern sagten, wir bringen sie jetzt weg in die Psychiatrie. Und ja, in der Psychiatrie wurde ich, wie gesagt, an einem Tag gefesselt. Und man schmiss sogar an dem Abend, wo ich sozusagen in die Psychiatrie eingeliefert werden sollte oder eingeliefert wurde, schmiss man sogar meine Eltern aus dem Haus raus und versiegelte das Haus und bestellte am nächsten Tag ein Sprengstoffkommando aus Mainz, um das ganze Haus und die Kühltruhen, die Kühlschränke und alles, was dazugehört, zu einem Inventar des Hauses zu durchsuchen. Das heißt, ich bekam 90 Tagessätze und ich versuchte mich gegenüber dem Gericht zu artikulieren über die gesamten Vorfälle, die gelaufen sind, und man hat mich im Gericht abgewürgt. Also man wollte die Wahrheit, die ich erlebt habe, nicht hören. Für mich war das einfach unglaublich, was für eine Justizkeule da sozusagen über mich auf einmal gezogen wird. Natürlich, ich habe keine Suizidgedanken gemacht, weil ich eine Tochter habe. Hätte ich meine Tochter nicht, ich kann mir sehr gut vorstellen, andere Leute an meiner Stelle würden sich umbringen. Kam das durch diese Spritzen von diesen komischen Ärzten? Ja, das kam vom Risperdal-Spritzen. Risperdal-Spritzen? Risperdal. Und vorher hatten sie was nicht gehabt? Nein. Also ich habe auch einen Test gemacht bei Frau Zeitner. Sie wollte checken, ob ich depressiv bin. Und sie sagte, das war ein paar Jahre zuvor, sie sagte, Sie sind überhaupt nicht depressiv. Das Gegenteil, würde ich sagen. Ich bin nicht. Nein. Das war so. Es war nicht Depression im Sinne, dass man halt sehr, sehr traurig ist und so. Es war gar nichts. Da war weder Trauer noch Freude. Das war noch schlimmer. Weil wenn man so traurig ist, man weint irgendwann und dann geht es einem besser. Aber ich konnte nicht weinen, ich konnte nicht lachen, ich konnte gar nichts. Im Mai, da war ich im März rein, wieder raus, dann wieder rein, weil ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich fühlte mich absolut hilflos. Und im Mai, irgendwann habe ich die Ärzte belogen. Da kam ein Ärztin und sagte, ja, und wie ist es? Glauben Sie immer noch, Sie hätten eine Zwillingsschwester? Ich habe gesagt, nein. Und dann sagte die Ärztin, gut, das bedeutet, die Medikamente haben bewirkt. Ich habe gesagt, bitte, ich möchte die Medikamente nicht mehr einnehmen, weil ich hatte auch Atemnot oft. Sie hatten diese sogenannten Medikamente, also diese Giftstoffe, bekommen und haben sich dadurch schlimm gefühlt. Und weil sie sich schlimm gefühlt haben, mussten sie eine Lüge erfinden, um vorzutäuschen, dass diese sogenannten Medikamente gewirkt hätten. Genau. Und sozusagen haben diese sogenannten Giftstoffe sie eigentlich nur zu einer anderen Aussage gezwungen, wodurch diese falschen Ärzte sich dann einbilden, dass diese Giftstoffe schon richtig waren. Genau. Ich wollte die Medikamente verloren haben. Man hat ihnen also eine falsche Aussage durch Folter abgezwungen. Ja, so war es. Genau, so war es. Das war Folter, das war seelischer Folter. An dieser Stelle präsentiere ich Ihnen zwei Fälle, in welchen psychiatrisch gefangene Menschen zu Tode kamen. Jedenfalls, mein Vater war dann in diesem Krankenhaus und hat dann immer gesagt, also Ja, aber ich bin jetzt nicht hier, um so einen Unsinn zu machen, weil das sind ja alles Leute, mit denen habe ich nichts zu tun. Ich bin klar im Kopf. Ich habe hier jetzt, also sollte dann Kabel flechten. Er sollte dann also an irgendwelchen idiotischen Geschichten da teilnehmen. Irgendwelches idiotisches Turnen oder sowas. Also für Leute, die weggetreten sind und die wirklich dann senil sind und das wirklich brauchen, ja. Und mein Vater hat immer verzweifelt gesagt, also war hochintellektuell, hochpolitisch interessiert und so weiter und hat dann immer gesagt, also bitte doch nicht mit mir, also ich bin wegen meiner Blase hier. Und die haben ihn dann also psychisch also fertig gemacht auf der Psychiatrie auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben sie seine Beschwerden ignoriert. Mein Vater hatte dann ganz große Darmbeschwerden, hatte Bauchschmerzen. Und hat dann auch geäußert, dass er mehrere Tage keinen Stuhl mehr hatte. Und da er medizinisch kundig war, hat er also ganz große Sorge gehabt, einen Darmverschluss zu kriegen. Und nun muss man dazu sagen, dass also wer eine Bauchoperation hatte, hat ein großes Risiko, in den folgenden 10 Jahren Darmverschluss zu kriegen. Das ist dadurch begründet, dass wenn man den Bauch öffnet, man hat ja im Körper ganz viel Darmschlingen und ganz viel Gedärme und so weiter drin, dass diese Bauchöffnung bedingt, dass sich irgendwelche Verwachsungen am Darm bilden können, die dann irgendwie, oder auch Darmschlingen oder sowas, die dann einen Darmverschluss herbeiführen können. Das heißt also, der Patient, der am Bauch operiert worden ist, der muss also ganz groß aufpassen und Sorge tragen, dass da keine Probleme im Darm passieren. Weil ein Darmverschluss kann natürlich schnell tödlich enden. Und dafür hatte mein Vater also auch große Sorge. Und tatsächlich ist es so gewesen, dass er also wie gesagt mehrere Tage keinen Stuhl hatte und Bauchschmerzen hatte, das bemängelt hatte und von den Ärzten komplett ignoriert worden ist. Es ist psychiatrisiert worden bis zum Exzess. Mein Vater hat sich dann hilfesuchend an seinen Arzt gewandt, seinen Hausarzt gewandt, wo man dazu sagen muss, dass er seinen Hausarzt geduzt hat. Die waren also auch befreundet. Und der hat also dann auch in diesem Krankenhaus angerufen und hat gesagt, also bitteschön, also seht zu, dass ihr den zurück verlegt nach Asklepios. Oder eine andere Klinik, der muss hier sofort medizinisch behandelt werden. Das ist hier jetzt keine psychiatrische Geschichte oder sowas. Und der Arzt sagte mir dann wortwörtlich, wissen Sie, was die gesagt haben? Die haben zu mir einfach gesagt, hier im Krankenhaus haben sie überhaupt nichts zu sagen und haben aufgeknallt. Also der Arzt meines Vaters war völlig fassungslos. Und er sagte dann also daraufhin, sei also mein Vater hätte sich in ein Taxi gesetzt und sei also so mit seinen Kathetergeschichten und so weiter also in die Praxis gefahren. Und hätte dann mit ihm besprochen und sei dann wieder zurück ins Krankenhaus gefahren und hätte dann gefordert, entlassen werden zu wollen. Und das war ja also am Freitag, wollte er dann entlassen werden, um sich auch noch zu retten, sein Leben zu retten. Er wusste ganz genau, was mit ihm los war. Und die Ärzte haben dann das ignoriert und haben dann gesagt, oh, können wir in der nächsten Woche mal drüber sprechen. So, und haben ihn dann auch Bekannte besucht und den hat mein Vater dann auch gesagt, also ich werde sterben. Ich habe eine ganz große Angst zu sterben. Entschuldigung. Und ich bin sicher, ich habe Darmrisse. Und bitte, wenn ich sterbe, sorgt dafür, dass ich eine würdevolle Beerdigung kriege. Das Geld ist gesichert. Ich habe genug Geld, dass ich eine würdevolle Beerdigung kriege. Und er ist dann, wie gesagt, hat noch versucht, am Freitag entlassen zu werden, was man verweigert hat. Und am Sonntag ist er dann tot gefunden worden in seinem Zimmer. Freitag hat er also noch versucht rauszukommen und am Sonntag ist er tot gefunden worden in seinem Zimmer. Das war das Grausamste, die grausamste Zeit, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Ich habe meinen Bruder sehr geliebt. Das war mein bester Freund. Und die haben mir den weggenommen. Nur weil sie zu faul sind, Patienten zu untersuchen, die um Hilfe bitten. Thomas B. Der Mann war schwer krank und keiner hat ihm geglaubt. Thomas B. war Psychiatriepatient in München. Dort musste er sich wegen einer Drogengeschichte behandeln lassen. Als der 35-Jährige nun vor wenigen Monaten über starke Schmerzen klagt, vermuten die Ärzte einen Trick seinerseits, um an Betäubungsmittel zu gelangen. Er wird noch nicht einmal untersucht und stirbt. Er hat täglich die Ärzteschaft bekniet, ihm zu helfen, ihn zu untersuchen. Und es wurde nichts dergleichen getan. Man hat meinem Bruder von Anfang an keinen Glauben geschenkt. Er wurde bis zu seiner Entlassung von H. als Simulant bezeichnet. Selbst als er nach 4 Wochen über 30 Kilo verloren hat, ausgemergelt nur noch Haut und Knochen ist, vor Schmerzen nicht mehr laufen oder essen kann, steht für seine Ärzte offenbar noch fest, Thomas B. ist ein Simulant. Ein verhängnisvoller Irrtum, den Stefanie B.'s Bruder mit seinem Leben bezahlen muss. Er stirbt an Hodenkrebs, nachdem ihn seine Ärzte wohl wochenlang mit größten Schmerzen sich selbst überließen. Ich glaube fest daran, dass er heute noch leben könnte, weil Hodenkrebs ist ein Krebs, der besiegt werden kann, wenn der Mensch, der Mann, die Chance bekommt, untersucht zu werden und medizinisch versorgt zu werden. Nicht aber so wie ihr Bruder, dessen Sterben nun zum Fall für die Justiz wird. Thomas B., durchtrainiert und lebensfroh, 7 Wochen vor seinem Tod. Bereits da klagt der Psychiatrieinsasse des Bezirkskrankenhauses H. über Schmerzen. Wochen später wird er an der Bandscheibe operiert, die Schmerzen aber bleiben. B. kann nicht mehr essen, erhält Flüssignahrung und wird von den Ärzten offenbar für einen Simulanten gehalten. Das hat sich so geäußert, dass ich eigentlich trotz allen Flehens und Bittens sich nichts gerührt hat. Er wurde wohl mit Fresubin versorgt und das war eigentlich auch schon alles. Es wurde keine Blutabnahme gemacht, es wurde eigentlich nichts getan, was hätte getan werden müssen. Dabei sind die Warnzeichen ebenso bedrohlich wie offensichtlich. Binnen 4 Wochen verliert Thomas B. über 30 Kilo, hat kaum noch Kraft zu gehen. Doch all sein Flehen um Hilfe wird ignoriert. Mehr noch, weil B. zunehmend vor Schmerzen schreit, wird er dafür sogar bestraft, wie Mitpatient Heinz-Peter H. uns telefonisch mitteilt. Man hat ihn ja in eine Isolationszelle gelegt. Einfach so weggesperrt. Weil man der Auffassung war, dass Thomas dort eben allein sein muss, Ruhe braucht. Und man wollte den Thomas nochmal bestrafen. Die Ignoranz seiner Ärzte soll noch bizarrere Formen angenommen haben. Er wurde einfach als Simulant bezeichnet. Die schlimmste Situation, die ich persönlich bei einem Besuch meines Bruders mitbekommen habe, war, als die behandelnde Ärztin meines Bruders bequem auf einem Küchenstuhl saß mit einem Zigarillo in der linken Hand und mit der rechten Hand zu meinem Bruder gesagt hat, Sie wissen doch, dass Sie hin und her gehen müssen. Nachdem Thomas der Verwalter schon so eingesetzt hatte, dass es nicht mehr Ärger ging. Ich selbst habe ja auch gesehen, wie er sich nicht bewegen konnte, nicht laufen konnte, geschweige denn überhaupt aufzustehen, die Nahrung zu sich zu nehmen. Da ist mir eines Tages der Geduldsfaden gerissen und ich habe gesagt, wenn Sie jetzt nicht etwas tun, stirbt der Thomas. Erst jetzt, nach Wochen, wird er in eine Klinik überwiesen und dort wird schließlich Hodenkrebs diagnostiziert. Zu spät für Thomas B. Er befindet sich bereits im Endstadium. Selbst eine Chemotherapie hilft nicht mehr. 12 Tage hat Stefanie B.'s Bruder da noch zu leben. Jetzt haben sie mich auch noch körperlich fertig gemacht, so seine letzten Worte an sie. Dann stirbt er, gerade 35 Jahre alt, in den Armen seiner Mutter und der Schwester. Das Ende einer Psychiatriebehandlung. Dabei hätte vermutlich bereits eine einfache Blutentnahme ausgereicht, den Krebs zu erkennen. Ein Gutachter ist zwischenzeitlich beauftragt, dies zu klären. Dennoch weist Susanne Büllesbach vom Bezirk Oberbayern sämtliche Vorwürfe gegen die ihr unterstellte Klinik, die Ärzteschaft und das Pflegepersonal zurück. Wir sind den ganzen Vorwürfen natürlich nachgegangen. Die ganzen Krankenakten wurden nochmal durchleuchtet, liegen momentan bei einem externen Universitätsinstitut zur gutachterlichen Überprüfung. Wir warten das Ergebnis ab, sind aber selber der festen Überzeugung, dass alle sinnvollen und notwendigen Schritte damals eingeleitet worden sind. Das sah Thomas B. noch zu Lebzeiten anders. Deshalb ließ er die Stadien seines Verfalls dokumentieren. Rechtsanwalt Johannes Daunderer erwägt nun, die Klinik im Namen der Hinterbliebenen zu verklagen. Die Krebserkrankung, so sein Vorwurf, hätte erkannt werden müssen. Das ist in der Tat als fahrlässig bzw. leichtfertig zu bewerten. Er ist in eine Schublade geschoben worden mit den anderen und es gibt sicherlich Patienten, die drogenabhängig sind und nur ihre Drogen haben wollen. Das war aber bei Thomas B. eben nicht so und das hätte man erkennen müssen. Der jüngere Bruder starb qualvoll und langsam, obwohl er sich inmitten von Ärzten befand. Stefanie B. kommt darüber nicht hinweg. Noch immer wartet sie auf eine Erklärung oder Entschuldigung seitens der Klinik, bisher vergeblich. Das war der schlimmste Schmerz, den ich je in meinem Leben gespürt habe.